so nah, egal es wie fern. Nie tiefer kam es aus dem Herz, für mehr Vertrauen in wer wir sind. Und nichts ist sonst wichtig. Hat mich nie geöffnet der Art, Leben ist unser auf unsere Art. Hab die Worte nicht nur so gesagt und nichts ist sonst wichtig. Kümmern uns nie um, was sie tun. Nein, kümmern uns nie, was sie verstehen. Nein, doch ich verstehe. So nah, egal ist wie fern. Nie tiefer kam es aus dem Herz. Für immer Vertrauen in wer wir sind. Und nichts ist sonst wichtig. Kümmern uns nie, was sie erzählen. Nein, kümmern uns nie, was sie so spielen. Nein, kümmern uns nie um, was sie tun. Nein, doch ich verstehe. Vertrauen such dich und find es in dir. Jeder Tag bringt Neues dafür. Aufgeschlossen für andere Sicht. Und nichts ist sonst wichtig. Nichts ist sonst wichtig.